Ich habe mir mit allen Links eine Direktnachricht geschickt. Ja, ich glaube, dass das bedeutet, dass man uns jetzt hören kann. Ich sag mal herzlich willkommen beim 17. Spieleabend und sag hallo Esbato. Hallo. Hallo René. Hallo. Hallo Berlin. Moin Moin. Hallo Aristokels. Ich schreibe noch die Namen noch auf. Und hallo, wie möchtest du angesprochen werden? Nimm einfach Martin, das ist kürzer. Gut, dann nehme ich Hallo Martin. So. Hallo, könnte mich irritieren, aber okay. Dann nimm Elektrobi, wenn es nicht irritiert. Wie hättest du denn gewollt, dass er angesprochen wird? Nö, ist schon. Dann bin ich eben irritiert, das macht ja nichts. Hat vielleicht auch so seine Vorteile für den einen oder anderen von uns. Richtig. Ich kann einfach 15 Jahre in die Vergangenheit gehen und einen zum Madin ernennen. Das wurde, glaube ich, jeder, der so hieß, schon mal. Ja, ich glaube auch. Von daher. Nicht zu Unrecht, muss man dazu ich sagen. Ich kann das bestätigen. Sind wir heute kreativ, das wird ein und schöner Abend. Dann kommt Abend. Noch Dieter Krebs, ich bin der Martin, ne? Ja. Martin, ne? Ich bin ja die Alex, ne? Alex. Ich nicht. Oh, ist das schön. Ich auch. Du bist auch die Alex? Nee, auch schön. Ach so. Ich bin auch schön, schön doof. Wir haben den Podcast gerade am Laufen, wenn ihr gerade mal hier raufguckt. Unser Stream heißt Podcast. Echt? Da ja. Heißt der Podcast. Oh, ist das schön. Super, wir sind ganz berühmt, wir heißen Podcast. Ja, macht ja nicht. Dann heißen wir halt anders, als wir sind. Also wir sind der Spieleabend, auch wenn wir Podcast heißen, weil ich müsste jetzt alles nochmal stoppen, damit ich das ändern kann. Tue ich nicht. Webchat.mürbel.com ist nicht unser Chat, wenn ich das gerade feststellen musste, sondern webchat.freenode.net. Wo steht denn Channel Spieleabend. Nee, hab ich gerade selber eingegeben. Gut, okay, ich wollte gerade sagen, habe ich irgendwas falsch geschrieben? Nein, hoffentlich nicht. Kreativen Fügung heraus. Wenn ihr gerade mal den Tweet lesen wollt und vielleicht sogar retweeten wollt, den ich da gerade... ich soll Tweets vorlesen, sagte. Bei einem kreativen Schub von mir geschrieben habe. Let's play Partyspiele. Du willst Partyspiele spielen? Okay, dann spielen wir Flaschendrehen. Yay, digitales Flaschendrehen. Gibt es bestimmt eine App für auf Android. Ja, oder auch auf iPhone oder so. Oder so. Ist das mit dem Forellenohrfeigen, oder? Ja. oder wir machen Mehl schneiden. Was ist das denn? Das erklärst du mir jetzt mal bitte. Du kennst Mehl schneiden nicht. Ich kenne Mehl schneiden nicht. Was hast denn du für Spiele auf deiner Kindergeburtstagsparty gespielt? Das weiße Pulver. Mehl schneiden kenne ich auch nicht, also. Ihr kennt Mehl schneiden nicht. Was habt ihr denn gemacht, als ihr kleine Kinder wart? Alex, Berlinerin, das ist nochmal eine andere, nochmal ein bisschen was anderes. Also, man nehme ein Päckchen Mehl, packe dieses auf einen Teller, handelsüblich, so ganz normal irgendwie Teller, mache da so einen hübschen Berg draus, klopfe das von allen Seiten so ein ganz klein bisschen an und lege obendrauf einen Ring. Und dann kriegt jeder der Kinder ein Buttermesser in die Hand und kriegt gesagt, so, du darfst jetzt davon von diesem Mehl was abschneiden. Und der den Ring dann schlussendlich fallen lässt, der muss ihn dann mit dem Mund rausholen. Ja. Und dann kriegt jeder einen Strohhalm für die Nase und einen kleinen Spiegel. Da war ich lustigerweise auch, ja. Also ich kenne Ringlein, du musst wandern von dem einen Ort zum anderen. Nee, Mehl schneiden und Apfel schnappen und Luftballon. Oder Schokoladentafeln schneiden, das kenne ich auch noch. Wenn ihr gerade nichts zu tun habt, nebendran auf möb3.möb.com läuft der Volltreffer-Podcast, der Fußball-Podcast. Wenn ihr da mal vorbeikommt, also wolltest du das gerne. Wer Fußball lieber mag als Spiele, der geht jetzt noch zu MÖB 3, genau. Wie, ja. Heute kommt Fußball? Hat läuft Fußball, ja. Heute Fußball. Oh. Wer spielt denn? Oh, scheiße. Warum ist diesen Spieleabend? Ich mach mal ein zweites Fenster auf eben. diesen Podcast machen die Jungs von, ich glaube, es heißt Wretz.de. Ich kann es nicht aussprechen, aber irgendwie schreibt es sich so. Also wenn diese Katze nicht gleich aufhört, hänge ich sie am Schwanz auf. Jungs oder Mädels, muss man dazu sagen. Es sind, glaube ich, Jungs. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber den letzten Kontakt, den ich hatte, der war mit einem Dennis. Und ich kenne zwar auch den Namen Denise, aber der schreibt sich anders. Moment, Dennis, wir wollen jetzt hier niemanden ausgrenzen. Dennis kann auch ein Mädchenname sein. Denise. Nein, Dennis. Dann anders. Ja, aber du nennst mich ja auch Renne. Also. Du schreibst dich aber nicht so. Ja, das ist was anderes. Das ist ja nur DFB-Pokal. Ach, ja, aber so. Die machen trotzdem Podcast. Also die nehmen das, glaube ich, auch ernst mit diesem Fußball. Also es ist nicht wie so diese MM-Cast, die man irgendwie auf MIP gewöhnt ist. Ey, wir haben das auch ernst genommen. Naja, nicht so ernst, wie man vielleicht hätte können, aber... Naja, schon ernst. Ja, ich habe es schon gesagt, herzlich willkommen zu Spieleabend. Zu so einem Spieleabend gehört es, dass man im Allgemeinen etwas spielt, wenn ich mich recht erinnere. Irgendwann finden die Leute raus, dass wir eigentlich die ganze Woche über spielen, aber nur dienstags einschalten. Das wäre toll. Ja, mit was fangen wir dann an? Ja, stimmt. Und doch nicht alle auf einmal. Ich werde ja noch mal Karaoke vorschlagen, aber da muss noch ein bisschen Planung rein, glaube ich. Na, Karaoke ist, glaube ich, das große Problem, dass wir dann irgendwie CC-Musik-Karaoke machen müssten. Ja, ja, kein Problem. Und ich kenne nicht ein einziges CC-Stück irgendwie vom Text her, fürchte ich. Also, Hangman ist eine wunderschöne Idee. Bärlein, wie kommst du denn da drauf? Weil ich schon ein Wort habe. Das ist schön. Dann darfst du mir verraten, wie viele Buchstaben dieses Wort hat. 16. Oh. Guck, tut mir leid, ich muss die erste Runde aussetzen. Ich habe gerade nochmal was Wichtiges erfahren. Muss jetzt gerade mal kurz. Oha. Liest du etwa wieder? Du sollst nicht den Technik ausmachen. Hast du wieder schlechte Laune? Grüß. Nein, ich hab aus Versehen wegen dieser Sache jetzt mal gute Laune bekommen, aber. Psst. Grüß Mama, bis gleich. Ach nee, 16 waren es. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 42, 28. Nachdem ich die letzte Sendung gehört habe, habe ich mir einfach eine Calculator-File angelegt mit 16 Zeichen. Das ist ziemlich einfach. Erscheint dir jetzt noch einfach. Wir haben hier schon die lustigsten Versehen mit irgendwelchen merkwürdigen digitalen Lösungen von diesem Spiel gehabt. Wo es dann hieß, aber bei mir steht der und der Buchstabe auf der 8. Nein, auf der 13 müsste er stehen. Aber vielleicht bist du ja der uns beweist, dass das gar nicht so schwer ist und man das auch am Computer machen kann. Ei. Ja, dann veröffentliche ich die File danach unter Creative Commons. Das ist eine ganz grandiose Idee. Dann kann ich die mit einbinden in den Artikel zum Dingens da und dann können die Leute sich auch mal irgendwie Gedanken machen, wie das so passiert, was wir da so machen. Ja, ich sag irgendwie nichtsdestotrotz nochmal, hallo Chat. Hallo Alex. Tatsächlich mal voller. Es freut mich total. So, also ich bin dafür, damit die Alex nicht wieder rumzickt, halten wir uns an ihre Reihenfolge. dann würde jetzt hier als erstes der René stehen, der ist aber gerade weggerannt, dann danach steht da Aristocats. Dann übernehme ich deine weisen Worte und schreibe das bei mir um. 16, ich sag mal ein R. Ein R ist auf der 5. Ich glaube, ich habe gerade die Meldung gesehen, die René weggejagt hat. Willst du uns aufklären oder möchtest du jetzt einfach nur so tun, als wärst du irgendwie besonders weise und also. Nee, ich glaube, das wäre eben nicht so recht. Du willst also sagen, du bist besonders weise und alles ist gut. Nein, ich folge dem Fracker und wer das auch tut, der wird vielleicht gerade drauf kommen. Ja. Okay. Ein R. Danach steht mein Name. Oh. ist denn irgendwo die Siegfried, der Siegfried? Ja, der ist auch da. Heute ist er mal da. Hm. Letztes Mal war er ja ganz weg. Also auf der 6, mhm, auf der 12, mhm, und auf der 15. 6, 12, 15, welcher Buchstabe? Siegfried sitzt da. Mhm. Der Siegfried und der Roy. Ach. Das ist schon mal nicht Ramses. Dann habe ich da Elsbot auch stehen. Mhm. Moment, ich muss noch Siegfrieda verteilen. Siegfriede. Siegfrieden. Siegfrieds. So. Der Ernesto ist da sicher auch mit dabei. Der Ernesto mit dem E ist auf der 4 und auf der 14. 4 und 14, sagst du. Mhm. Das ist ja jetzt auch eher nicht so häufig. Dann steht hier Martin. Ich hätte gerne ein F. Ein F falsch ist auf der 10. Dann wäre schon wieder René dran. Insofern, hörst du, Kat? Du hast dir Alex überlassen, übersprungen. Nein, ich habe nach dir. Okay. Ja, ich sag mal ein N wie Norbert. Ein N wie Norbert? Norbert ist nicht dabei. Das ist schade. Weil ich war für Siegfried verantwortlich, vorhin schon. Wenn Norbert nicht da ist, ist Martha dann da? Martha ist mit Norbert im Bett irgendwo. Mist, ist das. Hört ihr das eigentlich auch oder ist hier eine Hundemeute auf dem Weg zu mir? Es wird eine Hundemeute auf dem Weg zu dir sein. Mhm. Alles klar. Oha, der Mob kommt. Also, wenn wir gleich irgendwie diese Hundemäuse sehr laut hören und dich dafür nicht mehr, dann haben sie dich erwischt, meinst du? Ich glaube auch, ja. Okay. Unschön. Ja, aber nur für einen. Nee, für uns. Ja, okay. nach mir steht da Esbotto. Dann probiere ich es mit Trinidad. Das ist auf der 3, auf der 11, auf der 13 und auf der 16. Möp, Möp. Hm, hab ich auch. Wo kam das Möpen her? Hierher. Ist das der Vaterschaftstest? Genau. Es putzt doch die Bestand. Das bezweifle ich, ja. War es denn schwer? Ist das eigentlich ein Ankreuztest? Vor allem ungewohnt. Multiple choice. So. Mündliche Prüfung kommt noch. Ja. Okay, hat denn der Aristokrat schon ein Wort für sich ja, natürlich. Aber selbstverständlich. Jetzt schmeiß ich mal einen Raum mit 10 Buchstaben. 10? 10, du gib's doch zu, du hast doch gar kein Wort, du musst erst mal überlegen. Ich hab das schon vornummeriert. Oh. Uiuiui. Streber. Also jetzt muss ich. Ich habe gerade erfahren, dass einer meiner Lieblingskünstler eigentlich ein Projekt gestartet hat, bei dem alle Menschen auf der ganzen Welt Musik ihm schicken können und er verwertet es dann. Und das ist, dieser Song ist gerade fertig geworden. Und das müsste ich gerade kurz machen. Was auch immer. Jetzt tut mir leid, wenn ihr meinen Geschmack oder meine Begeisterung für Musik nicht teilt, es gibt Menschen, die tun das. 6, 7, 8, 9, was weiß denn ich von deinem Musikgeschmack mal so ganz nebenbei? Ich sage ja nicht, ich rede nicht von Geschmack, ich rede von Begeisterung. Begeisterung kann man für jede Art von Musik Ding. Ach, weil, nein, kann egal. Man nicht. Nee. Okay, da habe ich mich jetzt in ein ganz schönes Fettnäpfchen in ein Fettnäpfchen gesprungen aus Versehen. Weil das stimmt, das kann man nämlich gar nicht. Das ist halt Geschmacksfrage, Klassik. Man hat ihn oder nicht. Ja, richtig. Ich hab's gerade. Naja. So, wer möchte denn mal anfangen? Ich glaube, nach mir, Alex. Ist Siegfried dabei? Oh nein. Du hast Siegfried ausgesperrt. Ja. Und ich würde es wieder tun. Nach Alex bin ich da. Nee. Du bist in dem Fall als Letztes in der Reihe. Ich dachte, mit Bärlein als Nächstes. Genau. Nee. Nach mir ist als Spotto dran. Okay. Hast du das vorhin anders gemacht? Nein. Wo ist denn Bärlein bei dir? Bärchen hat vorhin angefangen mit dem Wort. Ja. Das heißt, sie steht als Erstes. Danach steht eigentlich René, der jetzt aber gerade dazugestürmt ist. Ist er jetzt quasi nach dir dran? Nee. Augenblick. So nicht. Ja, dann müssten wir jetzt dein Wort dazwischen quetschen und uns die Zehen und das alles merken. Ach, na gut. Und dann bist halt du Rüstückels, dann Alex, dann Esbotto, dann Martin, dann Bärchen, dann René, dann... Ja, ist egal, so weiter. Ja. Was sagt denn Esbotto dazu? Ich jetzt im Buchstaben. Ich hätte gern mal das N wie Nutella-Priesterin. Das steht auf der angestammten 8. Da, wo sich das hingehört mit so einem N. N wie Nudist. Richtig. Mhm. Oder nackt, der Nudist. Martin. Ich hätte gern das E. Kein E. Ernst. Da regt er sich hoch, der Balken. Regt er sich hoch, der Balken. Bärchen. Ich nehme das R. R sollst du haben. Das ist einmal auf der 6. René. Ich hätte gerne das U wie Unterwäsche. Keine Unterwäsche. Und wie es der Zufall will. Ist denn da irgendwo der Thomas? Nein, der ist auch nicht da. Der Balken? Risporto. Ein A. Man kann diesen Menschen einfach nicht täuschen. Ja, das ist da drin, und zwar auf der 2 und auf der 10. Das was? A. Ein A auf der 2 und ein A auf der 10. Martin. Ich hätte gerne ein Falsch, ein F. Nee, das ist auch nicht da. Seil. Dann sei hiermit Diarrhoe ausgeschlossen. Weil da so viele F drin sind. Ja. Und weil da ein N drin ist. Das auch. Wo waren wir denn? Bärchen. Ich nehme mal ein B wie Bärchen. Kein B, kein Bärchen. Oh, du musst noch nicht einfach Bärchen aussperren. Ich scheide aus. Ich hätte gerne ein Z wie Zumba. Es muss mir einer helfen, diese hippe Jugend. Wie schreibt man das? Mit Z wie Cäsar oder mit Z wie Zeppelin? Z wie Zahnwurzel. Nee, dann nicht, dann nicht. Z-Zumba schreiben mit. Strich. Ja, ja. Das schreibt man doch anders, wie du. Da steht ja noch gar nichts. Ich hätte gerne gewusst, ob Karin dabei ist. Nee, tatsächlich auch nicht. Langsam mache ich mir Sorgen. Das ganze Wort besteht eigentlich nur aus einem Y und A, R, N und A. Also Y, A, Y, Y, Y. Ihr habt ja doch nicht mal die Vokale durch. Wo ist denn das Y? Nee, das ist noch nicht da. Das würde René dann als Nächstes nehmen. Oh, I'm sorry, ja, okay. Nee. Also nach meiner Zählung sind noch 3 Striche bis zum... 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Stimmt, ja. Du hast recht. War das Y dabei oder nicht? Nee. Das wisst ihr gar nicht. Nee. Ja, es wurde aber noch nicht gefragt und ich glaube, es wird auch keiner erstmal fragen, schätze ich. Okay. Darf ich mal eine Lösung wagen? Ich habe Angst, aber ja. Kai Pirinha. Das ist richtig. Du bist ein mieses Schwein. Ein mieses, beziehungsweise Schwein. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich auch nicht. Das ist doch eine Rainbow-Table, die du da rumliegen hast. Zumindest kein Cabernet. Wo er gerade drauf guckte. René, wenn du dich jetzt quasi einbinden möchtest, dann können wir irgendwie die Reihenfolge noch halbwegs beibehalten. Okay. Und wenn du vielleicht in dein Mikro reden könntest, statt dran vorbei. Zählen Leertasten als... Leertasten hat so ein Blatt nicht. Nur als Nackenschlag. Zählen die als Wort, als Buchstabe oder als einfach als Leertasten? Sowas gibt es nicht. Ja, dann müsst ihr damit zurechtkommen, dass es zusammengeschrieben wird. Nee. Ja. Kannst du es auch einfach ansagen. Also es hat 8 Buchstaben, wenn wir jetzt zwischendrin die Letters rausnehmen. Bin ich ein Mineral? Wann genau bist du hier und für wie lang genau werde ich mit was genau dein und so? Du wirst, ich weiß nicht mit was genau, aber du wirst schon bestimmt irgendwas machen, was mir ganz dolle gefällt. Vielleicht mir einen Caipirinha ausschenken oder was anderes zu trinken. Mhm. Ich weiß, was ich mache. Ich back dir so ein im Rest Deutschland Berliner gelernt und werde Senf reinpacken. Oh, das hatte ich mal, das hatte ich mal im tiefen Bayern an Ostern. Hatten wir Berliner mit Senf. Und ich hatte sie mit, also ich wäre ein normaler Berliner und ich hatte halt den mit Senf. Du hattest also hier das. Hier macht man das zum Silvester bei uns. Senf? Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass das Wort Senf seinen Sinn verliert, je häufiger man es sagt? Ja, das ist bei verschiedenen anderen Wörtern genauso, wie so zum Beispiel bei Alex. Bei René glaube ich auch. Nein, das glaube ich nicht. Doch, so renne. Nein. So, euer erster Buchstabenvorschlag. Bei wie vielen Buchstaben bist du denn eigentlich? Ich habe hier 8 stehen, aber es können genauso gut 10 oder 20 sein. Aber ich glaube, es sind 8. 8, sagst du. Dann hätte ich gern gewusst, Hauptballer, Erststückheits ist vor mir dran. Ich nehme das O. Auf der 2 und auf der 6. Und wo ist Norbert? Ist nicht da. Norbert ist weg. Was hast du mit Norbert gemacht? Wir können danach Black Stories spielen. Danach können wir gucken, was mit Norbert passiert ist. Okay, ich habe tatsächlich eine Seite gefunden, wo uns irgendwie keine Urheberrechtsklagen drohen. Insofern können wir das tatsächlich tun. Sehr schön. Alles klar. Dann würde ich mal vorschlagen, machen wir das danach. So, weiter. CBS Abenteuer. Yay. Weiter. Nach mir steht Esporte immer noch dran. Ja. Dann probiere ich es mit dem N. Ach nee, das haben wir gerade. Ja. Dann hätte ich gerne das S. Ist auch nicht da. Und jetzt haben wir NS. Ja, als schön, dass wir es ausschließen können. SN. Bei genauerer Betrachtung der Ereignisse fällt mir auf, dass das Wort so sehr einfach zu lösen ist. Aber nö, lassen wir das. Wenn man die richtigen Buchstaben fragt, das ist total einfach. Schön. Marc? Ja, ich hätte gerne ein F immer noch. Ich bleib falsch. Da. Nee, falsch. Falsch ist falsch. Wenn ihr jetzt noch ein W macht, dann haben wir NSFW. oder wir haben ein W im Wort, das kann natürlich auch sein. Ein Leinchen, wie du immer so schön sagst, ist dran. Ich nehme das E. Haben wir nicht. NSFE. Geht auch. Ist nicht? Mhm. Nee, da ist ein H drin. Hä? H wie Hagen von Tronje. Aber das Wort ist nicht Koala. Nicht A. H. Hagen von Tronje. Ach so, ja. Argen von, ja. weiter, bevor ich mich hier ganz lächerlich mache. Du darfst uns sagen, ob ein Haar drin ist. Ja. Ein Haar? Nee, achso, habe ich doch schon gesagt, nee. Achso. Hast du das? Hab ich. Gut. Ist denn vielleicht der Walter dabei? Nein. Ist er tatsächlich nicht. Wer wird jetzt abgeholt? Wie ist das denn mit dem Tee wie Toilettensitz? Pocahontas. Mit Tee wie nicht drin. Wenn ich dran bin, ist das so? Ja, ich würde sagen, du bist dran. Ich versuche mal zu lösen. Coca-Cola? Ich glaube, wenn wir zwei von den Typen haben, macht es das nicht unbedingt einfacher für uns, anderen da mitzuspielen. Ich war bei Couscous, also. Dein Leerzeichen ist dann aber ein Bindestrich. Ja, richtig. Fällt das gerade. So. Ich wollte euch noch verwirren, vielleicht. Also, ich. Nö, ja. Wenn der Vaterschaftsstress trinken könnte, dann hätten wir sogar ein Thema. Was? Ach, ich war in Gedanken gerade kurz im Unterholz. Einfach gerade nur interessante Gedankengänge und Verbindungen von unseren letzten drei Wörtern, nämlich Calperinia, Coca-Cola und Vaterschaftsstress. Ja, stell mir das gerade vor, hier ist in der Vaterschaftsstress machen, sie kommen aus der Nummer nicht raus. Gulp. In der Coca-Cola war nämlich Calperinia drin und 10 Monate später musste man einen Vaterschaftstest machen. Okay. Okay. Das ist quasi eine Zeitlinie zurückgedacht. Richtig. Wir hatten keinen Sex, ich habe Cola getrunken, das war alles. Ich hätte 11 Buchstaben im Angebot. Nehme ich nicht. Du hast geklungen wie deine Tochter, wenn sie schreit. Oh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fertig. Bingo. Und wenn ihr alle 11 Buchstaben aufgeschrieben habt oder zumindest 11 Striche für die Buchstaben gemacht habt, dann darf der Elsfoto anfangen und mich fragen, was dein Bohre sein könnte. Wo könnte denn das E sein? Das könnte eventuell auf der 4 sein und auf der 11. Das was auf der 4 oder 11? Das E. E wie? Ja. Ei. Ja. Martin. Ich hätte gerne ein obsoletes O. Da darfst du ein Hügelchen draus machen. Wie macht man aus dem O ein Hügelchen? Man schneidet die Erde ab. Falten. Falten. So, jetzt hast du drei Lösungen, such dir eine aus. Einbuddeln, aber nicht ganz. Ja, ja, nur halb. Oder aufessen. Ja, nein. Ich nehme ein R. Das ist auf der 10. Ist das wieder irgendein obskures Speisen? Nee, ja. Man kann es nicht, also man sollte es besser nicht essen. Wie so ein Papageiengift. Oh nee. Ja, aber René, hast du vielleicht einen Buchstaben? Ich habe das O wie ohne Sinn. Also aus diesem O musst du jetzt irgendwie den Balken machen. Aber das, warte, ja, aber stopp. Das ist jetzt die zweite Hälfte vom Hügel. Das ist so U. Nee, Entschuldigung, das U wollte ich. Auch gut, auch aus dem musst du diesen Balken machen. Hey, ich habe mich einfach nur versprochen. Oh. Du machst Hügel aus allem, was du findest, oder? Ja. Nee, nee, da machen wir jetzt den Balken draus. Ja, aber das U ist doch auch schon wieder ein halber Hügel. Komm, machen wir das C noch vollständig. Dann haben wir alle Hügel durch. Du wolltest jetzt wissen, wo das C ist. Ja. Dann schreib es auf die 7. Oh, okay. Ich würde gerne lösen. Kannst du es aber nicht? Ich sag nicht, dass ich es kann, aber ich würde gerne. Spotto. Ein Haar, bitte. Das ist doch irgendein Käse. Nein, ich sagte doch, man sollte es besser nicht essen. Das Haar ist auf der 8. Käse sollte man auch besser nicht essen. Doch, doch. Nee. Oh, jetzt schreibe ich auf die 88. Ja, auf der 8 ist so eine 8. Das ist auch wohl manchmal richtig. Nee, aber 88 ist ein böses, eine böse Zahl. Dachte ich so. Das ist meine Glückszahl. Oh. Was ist dir denn 88 passiert, dass dir das zur Glückszahl wurde? Da würde ich mir bedanken. Schon als Kind mochte ich die 8. Ich weiß nicht warum. Und immer, wenn ich Horoskope oder irgendwas lese und da steht drin, ihre Glückszahlen sind, ist immer die 8 dabei. Ja. Ich würde mir Gedanken machen, wenn die 88 meine Glückszahl wäre. Aus. Wer war dran, Martin, wa? Wenn ich dran bin, hätte ich gerne ein G wie Gustav. Das darfst du auf der 3 platzieren. Ja, guck, hast du ein G, leg's auf die 3. Oh, jetzt hab ich. Oh. Ja, wenn man mit Technik nicht umgehen kann. Welchen? Ich nehme mal das M. Da kannst du dann jetzt mal wieder irgendwie so einen Balken draus machen? Das war das M. Ja. Und ich höre gerade schon mal wieder im Chat, du bist ein bisschen zu schnell für die, die es hören. Nee, der sagt nur, er hat Lag. Ja, das bedeutet, dass wenn Spotto langsamer schreiben würde, ihm es nicht auffallen würde. Dann würde ich ganz durcheinander kommen. Es sei denn, man hat hier seine digitale Liste, auf der das daneben nochmal steht. So, René ist dran. Ich hätte gerne das K wie Kunolf, Doppelrahmen. Da kannst du jetzt diesen Stützbalken draus machen. Passt auch gut in diese Ecke rein, dieses K. Ich hoffe, dass kein A da ist, sonst... Da ist aber ein... Müsstest du aus Versehen lösen, ne? Da ist aber ein A, und zwar für 2. Mager. Schade. Nee. M hatten wir ausgeschlossen. Und das R ist schon. Ich weiß, aber ich meine... Dann aber. Ist Spotto mal wieder dran. Das T, bitte. Dieses fürchterliche Lied. Das T? Mhm. Das T ist dieses Seil, an dem der Mensch gleich hängen wird. Ah. Nee, N. Und Agelschere. Ach. Hast du mir nicht gerade noch behauptet, du wolltest da einen Tee hinhaben? Das stimmt doch gar nicht. Du ahnst ja nicht, was mich der fehlende Buchstabe auf der 9 schon für, in welche Abgründe er mich gelenkt hat. Mhm. Ich auch. Wer war denn noch bei irgendeiner Unterart von Hure? Nein. Ja. Sie wollten also sagen, es wäre nett gewesen, wenn ich dieses eben euch mitgeteilt hätte. Ja. Ach, Mist. Aber das macht das Spiel sehr kreativ. Das ist schön. Ich werde gerne gelobt. Ich war auch bei Hurenarten übrigens. Hurenarten? Ja, Apfelhure, alles yes, dabei. Aber es passt ja sonst irgendwie nicht so richtig. Irgendwie sowas. Kennt ihr Apfelhure? Nee. Nein. Apfelhure.de ist eine unglaublich tolle Seite. Nein, ernsthaft. Ist total lustig. Gut, hat denn der Elspoto auch ein Wort für uns? Genau, liebe Kinder Jawohl. Zu Hause, nicht eintippen. Wie viele Buchstaben haben das? Nee, ganz ehrlich, Apfel ist es einfach nur. 14. Apfelhure.de braucht Flash und stinkt deshalb. Buchstaben? Mhm. Apfelhure.de ist cool. Jetzt lass Apfelhure.de mal in Ruhe. Liebe Kinder, 1, 2, 3, 4, 6. Wir haben keine Kinder, wir sind explizit. Ich habe auch kein Kind. Ja, wir sind tatsächlich explizit. Ich habe auf all die Sachen geguckt. Wir sind, weil wir einmal Scheiße gesagt haben in der ersten Sendung, sind wir tatsächlich explizit geworden. Also ich habe ein Kinder, alles Jungs. Wie hoch geht denn das so? Wie hoch? Kann man da noch aufsteigen von explizit? Martin, kannst du dieses Chaos hier mal lösen, indem du einen Buchstaben vorschlägst? Ja, ich sage jetzt ein C wie Chaos. Das ist nicht dabei. Ellen. Ein A. Ein A haben wir auf der 4. Ein A auf der 4. René. Ich hätte gerne ein N wie. Nein. Nee, ein E. Ein E, E, E, E, E. Ich hab's verdreht. Perlein wäre dran. Oh, ja. Jetzt hab ich Hä? Hast du schon? Ich hab nichts gehört. Ich hätte gerne ein E. Ja, hat sie schon? Echt? Ja. Okay, dann habe ich doch nichts verdreht. Dann A, wie, E, wie. Das ist auf der 6, das E. Nur auf der 6? Außerdem auf der 9 und auf der hinten. 14 waren das noch. Auf der hinten. Dann weiß ich nicht. Das müsste Martin mal kurz festhalten. Ich hätte gerne ein K wie Chaos. Das Discordianer ist mir das vollkommen recht. Hauptsache Chaos. Egal, wie man es schreibt. Das K haben wir auf der 3. Und wo ist Siegfried? Mit dem Fahrrad Wurst holen. Aber nicht dabei. Das ist gemein. Immer wird Siegfried ausgeschlossen. Martin? Ich hätte gerne ein H wie holde Frau. Das H ist aber auch nicht da. Keine holde Frau heute dabei. wer dann? Wo ist denn der Theodor? Ja, das ist so, weiß man nicht. Der ist nicht da. Ich hätte gerne das O. Eines O wie ohne. Mächtig. Ohne Wurst, weiß ich nicht. Wie ohne O. Wie ohne O. Wie Null. Finde ich ja jetzt nicht gut. Ha. Dann hätte ich gerne das M wie Malerclubs. Wie wer? Was? Ein M. Nee. Nee. Kein Madapfall? Kein Madapfall. Ist denn da ein Nordpol irgendwo zu sehen? Ja, und zwar mittendrin. Auf der 7. Da ist ein Nordpol. Martin. Ja, ich kann die Hälfte, glaube ich, lösen, aber nur die Hälfte. Wir brauchen es dann doch ganz. Ich hätte gerne ein Richard. Ein Richard ist auf der 12. Mhm. Doch so häufig. Berlin? Dann hätte ich gerne mal ein B. Wie Bärlein. Tut mir sehr leid, aber... Ich war Bärlein schon wieder ausgeschlossen. Jo. Das war ein Problem, Bärlein, das mussten wir. Okay, René? Das U wie unten drunter? Oder so? Das U wie unvertreten ist nicht dabei. Unter aller Sau. Das wird ja langsam eng hier. Also wenn du Irokesen nicht falsch geschrieben hast, dann nehme ich mal das I. Das I ist dabei. Auf der 2. Und auf der 11. Yes. Nee. Achso, auf der 11, ja. Mir fällt kein Buchstabe ein. ist da irgendwo der Hans. Den hatten wir schon. Den hatten wir schon, stimmt, der Hans ist schon weg. Dann vielleicht der Franz? Nee. Oh, ich kann lösen. Dann tust halt. Zikadengezirre. Was? Das geht doch gar nicht. Mit P würde ich. Ich weiß zwar nicht, was Zirren ist, aber ich habe das R auf der 13 stehen. Ja, ist falsch. Dann ist es bei dir Gezippre. Gezippre, ja, ich dachte nämlich, wir hatten das R nämlich da schon. Und ich weiß auch nicht, was Zirren ist, aber ich dachte mir, Gezippre. Siehst du? Ja, Respekt. Hast du fein gelöst? Darfst du den Gummibärchen aus der Tüte nehmen für? Naja, aber ich wusste halt nicht, was Zirren ist, deshalb dachte ich mir, löse ich einfach mal. Also das Wort kenne ich wieder nicht. Zikadengezirpe? Nee. Grashüpferlärm. Ja. Nur in romantisch. Zikade heißt so Grashüpfer auf Speisekarte. Nach dem Spotto steht hier der Martin. Hat er denn auch eine Anzahl von Buchstaben? Ja, ich habe 18 Buchstaben. Wird ja immer mehr. Ja, Kinder, überarbeitet das man nicht. Ja, dann kann ich erst anfangen. Wer dann wäre das? Halt, einen Moment. Ja. Dachte ich mir. Das A nehme ich. Das A befindet sich auf der 9. Stelle. Auch so häufig. Man spricht auch vom nicht ganz so hohen A. René? Nur auf der 9, ja? Ja. Okay. Dann hätte ich gerne das E wie, weiß ich nicht, Emil. Das E ist auf der 4, auf der 7 und auf der 17. War das jetzt das I? Oder das I. E, wie Erich. Also auf der 4? Auf der 7? Auf der 17. Ja. Ach, und 17, ne? Ja. Rini? Nein, ja, stopp. Von wem ist das Wort? Das ist ja, von mir, von Martin. Martin, dann ist. Nee. Dann bin ich jetzt komplett raus. Wir waren gerade. Hat das ihr gesagt? Jetzt wird es wieder keiner gewesen sein. ja, 1, 2. Das müsste René gewesen sein, oder? Nee, ich habe keine gesagt. Doch, stimmt, doch. Danke, René. Bring mich doch raus. Ein anderes R wie Richard. Ein R wie Richard ist auf der 5, auf der 13 und auf der 18. Siegfried ist dabei? Siegfried ist dabei. Und zwar auf der 11. Das geht hier alles viel zu schnell. Rate doch mal ein paar schöne Buchstaben wie Z und Y und so. Also kann er jetzt Spotto versuchen. Mit oder ohne C-Komplex? Mit C-Komplex ist das Ganze nicht ausgestattet. Moment, doch, auf der 15. Ach, verdammte Scheiße. Was? Nein, stopp. ja, dann nehme ich mal das C wie... wie C-Komplex. C-Komplex auf der 15. Ja, ich dachte, du sagst das was wie A. Nein, das habe ich nur mit Zirkomflex. Nee, wir sind hier in Deutsch und nicht in Russisch und so. Das, Ihr verwirrt mich. Dann hast du vielleicht eine Idee, was da für Buchstabe wo sein könnte? Ich nehme mal den Theodor. Theodor ist auch dabei auf der 8. Und auf der 3 ist es auch nochmal. Ist ein böses Wort. Das ist auch, ich dachte auch gerade so an Euter, aber das E haben wir schon. Nein. Euter? Ja, ich habe gerade an Euter, also in dem Wort gedacht. Ich glaube, ich habe den hinteren Teil vom Wort, das macht es aber auch nicht viel besser. Mhm. Und schon wieder bin ich raus. Es gibt das Jan Böhmermann und Klasse vor Umlauf Hörspiel auf Spotify, muss ich kurz mal dazwischen sagen, jetzt könnt ihr wieder. Wen interessiert denn das jetzt? Ach, dich. wer ist denn am dransten? Ich nehme mal das N auf der 2. Es ist ein N auf der 2, aber soll ich sagen, dass da noch mehr sind und wo die sind? Oder? Ja, natürlich. Wäre nett von dir. Na gut, dann ist noch eins auf der 6. Noch mehr im Angebot? Was ist denn hier? Das N wie nicht vorhanden ist auf der 2 und auf der 6 vorhanden. Ich habe das Wort, ich glaube, es ist falsch. Was? Nein. Ich habe das Wort, ich glaube, es ist falsch. Das ist eine interessante Aussage. Möchtest du versuchen zu lösen, wolltest du also sagen? Ich bin für den Internetabstricher. Das ist falsch. Ist es der Ausdrucker? Ja. Ah, ja, das ging auch. Irgendwie ist im Chat steht's falsch. Das noch. Ach nee, doch, nee, ich bin verwirrt, das ist alles richtig. Diese Punkte, die sollen da irgendwie helfen, aber mich verwirren die auch immer nur. Verdammte Punkte. Ihr habt ja eure eigenen Zettel. Oder schreibt es doch selber in den. Nein, das ist ja voll toll, dass du es tust. Trotzdem habe ich diese Punkte schon immer verwirrt. Ich habe den T falsch notiert. Ja. Das passiert, wenn man kein Zettel und so. Ich habe ja den Zettel und so. Aber trotzdem hatte ich am Schluss irgendwie immer den Stricher stehen. Dachte mir, welches poetische Wort? Ich hätte vorne immer Euter stehen, aber das. Sind wir denn jetzt schon einmal durch? Jetzt sind wir einmal durch. Das heißt, Bärlein hätte wieder ein neues Wort, wenn wir denn noch eine Runde wollen. Oder wir spielen Black Stories. Können wir auch tun. Wer will? Wer hat noch nicht? Ecke. Wie macht man das denn? Na, man löst einen Sachverhalt, den ich dann jetzt spontan raussuchen müsste. Ja, finde ich gut. Indem man irgendwie Fragen stellt und ich werde nicht mehr tun als Ja und Nein sagen, bis ihr irgendwie herausgefunden habt, was ich denn herauszufinden gilt. Können wir das kombinieren mit Ja, Nein, Schwarz-Weiß? Nee, dann bin ich ja ständig raus. Aber dazu müsste ich erstmal diese lustige Seite wieder. Ich habe sie letztens nämlich extra rausgesucht gehabt. Das stimmt, eine Pony-Seite. Nein, es war keine Pony-Seite. Eine Pony-Seite. Ihr dürftet also jetzt mal vielleicht noch kurz irgendwie was zwischenschieben und ich schreie jetzt, wenn ich hab. Unterhaltet euch. Ich sehe was ihr definitiv nicht seht. Das will ich gar nicht wissen. Das ist auch der Tweet von Frecker. Was siehst du denn? Bärlein, du hast das verstanden. Also, man nennt das auch so Kollateralrätseln. Dass du immer so die Begleitumstände, quasi die Geschichte dazu erraten musst. Nur mit Ja-Nein-Fragen. Was machen wir, wenn eine Frage uneindeutig ist? Trage ich Jein. Ja, das ist Jein. Und dann ist er selber schuld, weil wenn eine Frage uneindeutig ist, dann einfach Jein. Dann ist er selber schuld und dann kann man sich das alles unvollständig. Und man darf sich bitte nichts aufschreiben. Man muss alles merken. Du bist so auch Spaß vor. Es kann doch nicht sein, dass ich das. Fragt so lange weiter, wie mit Ja geantwortet wird. Was ist mit Jein? Jein zählt als Nein, als uneindeutig. Jein ist ein Nein. Es läuft schlussendlich meistens darauf hinaus, dass irgendwie alle gleichzeitig reden. Was? Ui, super. Ein Spielabend. Nein. Also das nicht mit uns. Das ist ja doch total verwirrend für die, die Shownotes schreiben. Shownotes? Also wenn das bei den großen Ich versage, aber ja, das bei den großen Talkshows so Lanz und so weiter Tradition ist, dass alle durcheinander reden, da müssen wir das nachmachen. So wird man groß und berühmt anscheinend. Wir haben das doch in der Pre-Show ganz anders besprochen. Wir haben da was gesprochen. Ich hab was. Das ist doch alles geskriptet hier. So, Ich bin vor einer Viertelstunde schon durchs Zimmer gelaufen und habe mir den Text eingeprägt. Und jetzt habe ich vergessen, was als nächstes kommt. Wer weiß, mein Text. Hallo? Ja. Die Leiche im Schnee. Die Leiche eines nackten Mannes liegt im Schnee. Sie hat ein abgebrochenes Streichholz in der Hand. Das ist eine Sammlung aller Black Sweet Stories in einer zusammen, oder? Wo ist die schwarze Katze? Und er ist schwanger. Ja. Steht ein Monopoly-Brett daneben. Ach, du kennst das schon. Ja. Kann ich die Geschichte nochmal hören? Die Leiche eines nackten Mannes liegt im Schnee. Okay, nackt, alles klar. Sie hat ein abgebrochenes Streichholz in der Hand. Hier muss man auf die Details achten. Es ist nur die Leiche eines nackten Mannes. Es muss nicht unbedingt nackt sein. Ist er das? Nein, das ist sein Foto. Ja. Mir macht gerade ein bisschen das abgebrochene Streichholz, was dieser nackte Mann in der Hand hat, zu schaffen. Kann mit jemand anders anfangen? Genau. Hat das in der Hand, oder? Ja, hat er. Bei welcher Tat ist es denn abgebrochen? Klares Zeichen für die chinesische Folter. Soll ich da jetzt Ja oder Nein drauf antworten? Ja, lieber ja, dann kann ich nochmal fragen. Ah, ja, ja. Hat er eine Hütte, hat er seine Hütte damit abgebrannt? Da steht er nicht. Nein, er hat keine Hütte abgebrannt. Dann ist jetzt der oder die oder dasjenige nach mir dran. Er ist doch. Ja, also das. Ja. Spielt das eine Rolle, wo der Mann geografisch liegt? Ist es die Jahreszeit oder ist es einfach nur eine sehr kalte Region? Wie bitte? Ja. Ja, war da irgendwo Schnee oder habe ich den geträumt? Die Leiche eines nackten Mannes im Schnee. Sie hat einen Streichholz in der Hand. Also haben wir Winter oder ist es einfach irgendwo in der Antarktis und es ist einfach kalt? Ja. Ja. Sehr gut. Gibt es da Eisbären? Ich mutmaße nein. Okay. War das erste eine Ja-Nein-Frage? Tut mir leid. Ich rausfinde, dass das die Antarktis war. Ja? Name ist Elspoto. Also nach der Risse bin ich und dann ist Elspoto. Insofern ist jetzt Elspoto. Okay. Hat er Verletzungen? Ja. Haben die zum Tode geführt? Mutmaßlich. Aha. Also ja, ja, ja. Mehr gibt es dann noch einen Obduktionsbericht. Genau. Liegt da noch was rum? So direkt da? Nö. Okay. Wer ist denn? Martin. Hat er seinen Tod nicht selbst verschuldet? Ja, er hat seinen Tod nicht selbst verschuldet. Gut, damit sind jetzt die überlegten Fragen zu Ende. Oh, doch so viel vorbereitet. Ja, yeah, das ist ja alles spontan und so. Mhm. Okay. Hat eine Frau seinen Tod verschuldet? Bestimmt. Das grenzt es doch nicht ein. Das ist irrelevant. Mhm. Für dich vielleicht. Beziehungsweise stopp. Laut diesem Text nicht, aber es ist trotzdem irrelevant. Ich versuche gerade so soziokulturell ranzugehen, so wie man den Autor so denkt, dass er ticken könnte. Weil Mann, okay. Da merkst du ja sofort, es ist nicht gegendert. Ja, stimmt. Wer ist denn? Nach Martin wäre Beren. Also ist er ermordet worden? Nee. René? Liegt noch eine andere Leiche außen rum? Nee. Wer ist da? Ist das Streichholz sauber durchgebrochen? Es ist nicht mittig durchgebrochen. Also, es ist relativ sauber durchgebrochen. Aber es ist eindeutig einfach irgendwo abgebrochen, geteilt worden oder sowas. Ja, es ist, ja. Es ist einfach ein abgebrochenes Stück. Und er hält es in der Hand. Und er hat es in der Hand. Da, wo er liegt, könnte er theoretisch vom Himmel fallen. Gefallen sein. Klar kann man, wo auch immer man liegt, auch theoretisch vom Himmel gefallen sein, oder? Das könnte ja auch die Eisbärhöhle sein. Ich komme dir noch auf die Schliche. Der hat versucht, einen Heißluftballon mit dem Streichholz. Das war auch weiterhin ein Ja. Also ja, es könnte. Also du darfst noch weiterfragen. Oh, warte, das könnte echt sein. Es ist kalt. Er ist nackt. Es gibt bestimmt einen Fetisch für im Netz. Regel 34. Er wusste, dass er sterben wird. Es kommt drauf an, an welchem Punkt man jetzt... Er wusste, dass er zu dem Zeitpunkt sterben wird, an dem er gestorben ist. Wie viele Minuten vor seinem Tod ist diese Aussage jetzt gesetzt? Also er wusste am Morgen vielleicht nicht, wie lange er fällt, aber er wusste schon, dass das der Zeitpunkt ist, an dem er keine Langspielplatte mehr kauft. Also kurz bevor er starb, ja, war ihm klar. Okay. Und es war anderen auch klar. Ja. Das billigend in Kauf genommen haben. Ja. Er ist runtergefallen und gestorben, oder? Er ist abgestürzt und gestorben, ja. Also. Aber sie haben ihn nicht durch die Flugzeugtoilette gequetscht. Damit du endlich mal aufhören darfst zu fragen. Esporto, du darfst dann weitermachen an der Stelle. Es handelt sich aber nicht um den Weihnachtsmann. Ja, es handelt sich nicht um den Weihnachtsmann, richtig. Puh. und er ist nicht von einem Gebäude gestürzt. Richtig, er ist auch nicht von einem Gebäude gestürzt. Sondern aus einem Flugobjekt raus. Richtig. Aus einem Flugzeug. Falsch. Ich hab doch Heißluftballon, jetzt hört mir doch mal zu. Martin. Hat er mit anderen Leuten Streichhölzer ziehen gespielt? Richtig. Gut, so viel dazu. War es eine Mutprobe? Nein. Ja. So was wie Strip-Poker. Muss ich jetzt wieder warten, bis ich dran bin? Ja. Wenn du jetzt nicht spontan die perfekte Lösung mir auf den Tisch knallst, dann... Ja, das weiß ich ja vorher nicht. Ja, du dürftest jetzt spontan keine Ja-Nein-Fragen mehr stellen. Wenn du jetzt irgendwie eine Tatsache behaupten möchtest und ich das dir dann... Ich probier's mal, wenn ich darf. Ja. Der war in einem Heißluftballon unterwegs mit ein paar anderen Leuten. Die sind auf irgendein Hindernis zugefahren und hatten keinen Sand mehr zum Abwerfen. Deswegen haben sie versucht, Ballast loszuwerden. Haben sich alle nackt ausgezogen. Als das immer noch nicht genug war, haben sie beschlossen, okay, einer von uns muss jetzt den Korb verlassen, damit wir anderen leicht genug sind, um über dieses Hindernis hinwegzukommen. Beispielsweise den wer von uns allen ist dafür, dass der Esporto nur noch halbe Punkte kriegt? Sag mal! Willst du mich verarschen? Was? Klar, der meine Idee. Aber er hat recht. Er hat recht. Ja, mir egal. Du hast mir da meine Idee geklaut. Ja, gut. Sollen wir das Ganze nochmal tun? Ich würde mal sagen, aufgrund der aktuellen Lage musst du jetzt zurücktreten, tut mir leid, aber wir wollen dich leider so nicht mehr haben. wir stehen voll hinter dir, aber... Vollstes Vertrauen und so? Wir haben vollstes Vertrauen in dich, aber sorry, so geht das nicht weiter. Noch eins. Ohne Spott. Ich frage mich gerade, was Osterrätsel sind. Auf dieser Seite gibt es Osterrätsel. Warte, da. Ja, stimmt. Es ist alles langweilig. Ja. Ah, Romeo und Julia liegen tot am Boden. Ich weiß die Lösung. Ich weiß die Lösung auch. Ich glaube, das sind wirklich die Rechtfreien. Wie bitte? Ich glaube, das sind mehr wie so die Standard-Black-Stories. Nein, das ist halt irgendwie eine Seite, auf der wir gerade sind. Dann nehmen wir die. Sorry, da. Darf ich kurz fragen? Romeo hat Julia zuerst den Trank verabreicht und danach sich selber getötet? Nein. Echt nicht? Nein. Ich schick's dir mal eben im Chat, weil ich glaube, ich kenne das. Also, dann löse es halt auf. Also dann wäre es jetzt ein aufgelöstes Rätsel und dann ist halt egal. Dann nehme ich das nächste. Beides Goldfische. Richtig. Oh! Oh, ist das scheiße. Ja, da rätst du ganz schön lange. Oh, aber ich kenne noch eins von früher, von ewigen Zeiten. Ich glaube, das stand nicht in dem Buch mit drin. Oh, Nessia ist auch schön. Ich habe noch einen. Ein Mann kommt an einem Fenster vorbei. Kurz darauf ist er tot. Das Fenster hat kein Schlussloch? Richtig. Das Fenster war zur Zeit der Tat nicht offen? Irrelevant. Ist das jetzt ein Jein? Das ist Von mir aus ist das Fenster auch nicht offen, ja. Nein, ist also irrelevant. Irrelevant ist kein Ja und kein Nein. Wenn jemand was anderes was hat, dann gerne. Ja. Meine Fragen durch. Aber in der Folge nachfolgend wäre jetzt Aristocats mit Fragen und so. Mhm. Wusste der Mann am Anfang des Tages, dass er den Tag nicht übernehmen wird? Ja. Schade. kann man nicht jemanden da beschuldigen, dass der Mann gestorben ist? Oder trägt kein anderer Schuld? Es trägt kein anderer Schuld, nein. Okay. Bin ich jetzt. Richtig. Das Fenster ist nicht im Erdgeschoss. Irrelevant. Okay. Aber er läuft nicht am Fenster vorbei. Kann das sein? Ein Mann kommt an ein Fenster vorbei. Kurz darauf ist er tot. Ja, ja. Mhm. Aber läuft er am Fenster vorbei oder... Kommt er mehr so von oben nach unten vorbei? Wir hatten doch gesagt, der S-Botto kriegt nur noch halbe Punkte, gell? Das hätte ich jetzt aber auch gefragt. Also. Aber der war süß. Den musste ich noch nehmen. Also ich würde eine Geschichte anbieten, die da wahrscheinlich nicht steht. Gut, denn, alles klar. Wenn die jetzt auch nicht irgendwie unter irgendwelchen Copyrights steht? Ich wüsste nicht. Ja, ach, ist doch Schnuppe. Weiter, mach. Weil der Wortlaut ein anderer sein wird, als er da steht, wenn er da irgendwo im Copyright ist. Eine gegenderte Person fährt in ihrem Auto über eine Brücke, bleibt auf der Brücke stehen und springt ins Wasser. Und ist tot. Ich weiß, warum sie tot ist. Den habe ich schon mal gehört. Ertrunken. Die ist ertrunken. gelöst. Nächstes. Also der Mann hat sich freiwillig umgebracht, Fragezeichen? Die gegenderte Person hat sich... Ja. Die Wesenheit. Einigen wir uns auf das soziale Geschlecht männlich. Frauen asozial sind, oder was? Willst du weiterfragen? Alex. Ja, ich überlege ja gerade. Er hat eine Nachricht bekommen, aufgrund dessen er die Meinung war, das geht jetzt so nicht mehr. Ja. Er hat diese Nachricht im Auto am Telefon bekommen. Nein. Hm, schade. Spotto. Wie war das? Er kommt freiwillig zum Stehen auf der Brücke? Ja. Okay. Und er brennt auch nicht. Ja, er rennt nicht. Er brennt nicht. Flammen. Die Nachricht hat er schon bekommen, bevor er ins Auto gestiegen ist. Nein. Okay. Er bekommt sie nicht im Auto am Telefon, aber er hatte sie vorher auch noch nicht. Gut. Die Nachricht stand nicht mit Blut an seine Frontscheibe von innen. Ist richtig. Gut. Das wäre mal ein Sekundenschlaf gewesen. Die Nachricht, der weder telefonisch noch per SMS bekommen. Ist richtig. Vermutlich zwar irrelevant, aber die Person, also er war alleine in dem Auto, Fragezeichen? Ja, er war alleine in dem Auto. Der Mann hat von einer anderen Person, einer anderen realen Person, eine Nachricht bekommen? Hat er nicht. Aha. Der Mann hat sich... Nein, hat er nicht. Ich glaube, wir haben Bächen ausgelassen, oder? Haben wir nicht Martin auch ausgelassen? Ja, schon. Ich wollte aber den Fluss nicht stören. Ja, Fluss ist auch da. Dann wäre jetzt dann wohl Martin drin. Ich überlege gerade, ich gehe davon aus, dass der Mann noch Benzin im Tank hat. Ist das richtig? Das ist richtig. Mist. Gut, ist Diesel, aber ja, ja. Okay. Ich würde vorzeitig weitergeben. Mhm. Geht das? Ja. Bärchen? Ja, hat der Mann die Nachricht geträumt oder so eine Art vom Universum gehabt, dass er sich umbringen soll? Nein. Hat er die Nachricht übers Radio bekommen? Ja. Lass mich halt aus. Es waren aber keine Nachrichten. Es waren keine Nachrichten, ist richtig. Sondern ein fiktives Programm. Na. Ein fiktives Programm? Zum Beispiel? Ein Hörspiel. Achso, ja, ja. Es war ein fiktives Programm, Fragezeichen? Ja. War das die Frage? Okay. Ja. Hat er, wie ist das, Krieg der Welten gehört? Nein. Wurde in diesem Hörspiel erzählt, dass gerade die Atombombe gefallen Hörspiel. Ist? Was? Es war kein Hörspiel. Es war kein Hörspiel. Es war ein fiktives Programm, wie zum Beispiel ein Hörspiel. Aha. Nichtsdestotrotz hat er irgendwie die Nachricht vom Abwurf einer Atombombe bekommen und dachte, okay, dann ist jetzt auch egal. Nein. Hm. Nach mir wäre eigentlich jetzt Botto, dann steht hier Martin. Ja, hat er eine Nachricht von einem Bekannten bekommen? Nein. Übers Radio, ja. Also der Punkt ist schwer, aber das ist der einzige wirklich Spannende an dem Rätsel. SpongeBob? Nee. er selber ist ein realer Mensch? Fragezeichen? Ja. Na gut, okay. Dann hätte es ja sein können, dass der ganze Mensch nicht real ist und dann ist die Radio-Nachricht natürlich auch nicht real. Nicht Papa Schlumpf oder so, ja, ja. Okay. Drei, zwei. Stopp. Der Mensch hat nicht zufällig. Du weißt, dass ich jetzt schon mit Ja und Nein antworten kann, oder? Ich wollte nur den. Ach so. Okay. Brennt jemand was auf der Lippe, oder? Spider-Man? Nee, ich glaube nicht. Würde das die Lippe doch versuchen zu überwinden, wenn das so wäre. Ich hätte, glaube ich, eine Frage noch. Mhm. Diese Nachricht, die er bekommt, die ist nicht in ein Lied verpackt. Das ist falsch. Okay. Dann wäre jetzt Martin wieder. Aber wieder Bärchen aus einem Nach. Die Nachricht ist in einem Lied verpackt. Ja. Das hat er bei sich zu Hause gehört? War ja nicht im Auto, hast du gesagt. Doch, im Auto. Das war im Auto, habe ich gesagt. Oh, das habe ich falsch verstanden. Also er hat ein Lied im Auto gehört und daraufhin ist er ins Wasser gesprungen. Ja. Ich gebe mal weiter. Nach Bärchen steht René. Gut. Ich gebe ab. Dann wäre das ich. Small blind. Mir fällt aber auch nichts ein. Dann gib ab. Dann gebe ich ab. Spotto, du kannst das doch so gut, mach mal. Dann haben wir jetzt aber den Martin trotzdem ausgelassen. Nee, der ist nach dir. Okay. Dann hat Einwurf, der zweite wichtige Teil deines Rätsels ist, wo kam er hin, wo fährt er hin? Ist das nicht das essentielle Rätsel eines jeden unseres Daseins? In dem Fall nicht, aber ja. Wo kam er her, wo geht er hin? Ist es noch weit, kann man schon sehen, ja. Muss ich damit? Okay. Das Ziel seiner Fahrt hat also was mit dem Sprung zu tun. Ich sag ja, auch wenn es vielleicht auf die falsche Fährte lenkt. Okay. Andersrum wäre es richtiger. Die Herkunft seiner Reise hat was mit dem Sprung zu tun. Der Ausgangspunkt. Auch andersrum, aber ja, der Sprung hat was mit dem Herkunft und seiner Reise zu tun. Und mit dem Lied. Jetzt müssen wir nur noch das Lied kennen. Nee, müsste nicht. Okay. Das heißt also, er hat nicht zufällig irgendwie so Jump von Van Halen gehört und hat sich gedacht, okay. Wenn das so ist. Nee, hat er nicht. Ja, hat er nicht. Wir das müssen das spielt keine Rolle. Okay. Aber es war etwas im dann war es auch kein Teil des Liedtextes, der ihn zum Sprung, okay. Aha. Ich gebe nochmal ab. Dann wohl an Martin. Also der Mann hört irgendwelche Geräusche im Radio und bringt sich darauf um. Ja. Der Grund für seinen Selbstmord ist schon länger her als die Autofahrt. Nein. Grund für seinen Selbstmord war das Lied. Ich stehe auf dem Schlauch. Darf ich was fragen? Ja, klar. Die Gäste sind ja alle so gestellt, dass man irgendeine völlig offensichtliche Begleiterscheinung einfach unterstellte, ohne dass sie so sein muss. Wie zum Beispiel Romeo und Julia. Da kannst du dich Stunden mit aufhängen, bis du rausfindest, dass das Fische sind. War das ein deutsches Lied? Das genaue Lied spielt keine Rolle in dem Fall. Oh. Ja, aber war das ein deutsches Lied? ja oder nein? Der Chronist gibt es nicht her. Aber er ist schon mit der Absicht gesprungen, sich zu töten. Ja. Okay. Hatte er und das Lied hat ihn dazu veranlasst zu bringen. Ja. Ja und nein, aber eher ja. Hatte er Schulden? Nein. Okay. Das Lied war einfach so scheiße, dass er gesprungen ist, freiwillig. Das Lied wurde von jemand gesungen, den er eigentlich auch schon als tot vermutete. Es geht in die richtige Richtung. Was? War das ein Lied von Elvis Presley? Möglich. Live gesungen natürlich. Also das Rätsel sieht kein bestimmtes Lied vor. Kann im Grunde jedes Lied sein. Fast jedes. Ihr werdet mich schlagen, wenn ihr es raus habt. Das glaube ich auch. Das hoffe ich auch. Ich glaube, mehr als einer wird diesen Podcast nachhören und sagen, Moment. Das hat er auch falsch beantwortet. Ja. Na super. Ja, wenn keiner was sagt, ignoriere ich mal die Fragefolge und frage, hat das irgendwas mit Copyrights an irgendeinem Lied zu tun? Ist ja der Urheber von diesem Lied? Die Idee hatte ich auch schon. Es ist auch eine schöne Richtung für das Rätsel, aber nein. Okay. Der Gedanke ist gut. Super. Das hilft uns, wenn er nicht richtig ist. Hat er das Lied selbst komponiert? Nein. Hätte er es singen sollen? Nicht singen. Hätte er es aufnehmen sollen? Produzieren sollen? Nein. anders. Er hat es produziert. Ah. Er ist Dieter Bohlen. Nein! Und er kennt, was er für Mist auf die Menschheit losgelassen hat. Genau. Hm. Er ist so nah dran. Super, es hilft es uns. Was gibt's denn noch für Leute, die was mit Liedern im Radio zu tun haben? Moderator. Ja. Ah, er hätte eigentlich gerade Dienst gehabt. Ja. Ah, shit. Nein. Und deswegen bringt er sich um, weil er zu spät zur Arbeit kommt? Nein. Ach, weil er... Ah. Okay. Weil er seinen Arbeitsplatz verloren hat? Nee. Ich hab's jetzt aber auch noch nicht ganz verstanden. Er ist immer noch Moderator, also angestellt bei diesem Radio, das er hört? Ja. Okay. Ja, dann der Nächste. Er ist zu früh gegangen, Fragezeichen. Nochmal? Er ist aus Versehen zu früh gegangen. Nicht aus Versehen, aber jetzt zu früh gegangen, ja. Aber deswegen springe ich ja noch nicht in den Tod. Mhm. Haben Sie ihn über den Radiosender denn so fertig gemacht? Nein. Es lief ja ein Lied. Ja, es geht ja um das Lied, ja. Ach, er hätte das Lied ansagen müssen, aber wollte das nicht. Nein. Okay. Das wollte das nicht, gefällt mir. Lieber sterbe ich, als das hier anzuspielen. Nee. Ja, eben. Er hätte niemals dieses Lied gespielt, aber da er nicht im Job war, hat... Ein Tatz des Reimes wegen. Ich glaube, ein wichtiger Hinweis, wie immer früh geraten haben, er ist diese Strecke öfter gefahren. An dem Tag schon zweimal. Das ist der zweite Teil des Rätsels, warum, wo er herkommt und wo er hinfährt. Er wollte nicht mehr als Moderator arbeiten. Genau, ich hab Bock mehr gehabt. Er hat seinen Job gehasst. Nein. Der kommt von zu Hause, hat moderiert, ja. Ist jetzt fertig und will nicht zurück zu seiner Frau. Der will nicht zurück zu seiner Frau. Nee. der kommt von zu Hause, ne? Genau. Ja. Und er hat was im Studio vergessen. Da ist zurück auf dem Weg ins Studio. Genau. Hat eine Geliebte irgendwas mit zu tun? Ja. Das habe ich aber auch schon mal gefragt. Der hat das Mikrofon so oft geküsst, der will eine Beziehung mit dem. Das hat einen Vaterschaftstest veranlasst. Er hat während der Sendung, weil er wusste, dass seine Frau die nicht hört, weil sie zu der Zeit beschäftigt ist. Soweit richtig? Ja. Hat er ein Lied seiner Affäre gewidmet. Und stellt dann zu Hause, es war keine Live-Sendung, nehme ich an, er stellt zu Hause fest, dass seine Frau doch da ist und die Sendung hört. Es war eine Live-Sendung. Ach, Mist. Aber wie? Also hatte er eine Geliebte. Ja. Dann hat die Frau angerufen und ihn zur Rede gestellt. Nein. Woraufhin er überreagiert oder so. Wo wir gerade vom Podcasten reden, die Frau hat sich gedacht, hey, ich lade diesen Podcast runter. Ich habe zuerst überlegt, ob man das abändern kann auf Podcast, aber mit Podcast funktioniert es tatsächlich nicht. Alles geht mit Podcast. Ich bringe einen doch immer um in diesen Rätseln. Ja, die Frau hat ihn halt um. Hat die Geliebte mit ihm Schluss gemacht? Über das Radio? Nee. Hat die Frau mit ihm Schluss gemacht über das Radio? Ich glaube, es gibt keine Frau. Ja, wenn es eine Geliebte gibt, gibt es eine Frau. Achso, du meinst in der Geschichte als meine die Frau, als Frau, als Ehefrau. Die Chronik gibt es nicht her, ob der verheiratet war. Es gab eine Geliebte, das wissen wir. Ob es eine Frau auch gab. Also er hörte was im Radio, es war eine Live-Sendung. Und auf dem Weg von der Wohnung ins Studio hörte er ein Lied und hat sich dann umgebracht. Und das Lied hat seine Geliebte ihm gewidmet. Nein. Nee. Es war aber nicht seine Sendung, die er da hat. Es war seine Sendung, doch, ja. Seine Live-Sendung. Ja. Also ihr hättet da jetzt eigentlich sitzen müssen. Ja. Statt seiner saß da aber jemand anders. Sein Geliebte. Der hat seiner Geliebten im Radio einen Heiratsantrag. Nee, er kommt ja von zu Hause. Genau, doof getimt, springst du von der Brücke. Nee, nein. War seine Geliebte auch eine Moderatorin? Nein. Nee. Sitzt denn statt seiner jetzt da irgendjemand oder dudelt einfach ein Band? Also sitzt da statt seiner jetzt irgendjemand? Nein. Seine Geliebte hat gesagt, wenn du mir diesen Song jetzt nicht genau um die und die Uhrzeit spielst, dann schlage ich dich tot. Und da seine Geliebte entweder so hässlich ist oder halt so einen Totschläger hat, wollte er das nicht in Kauf nehmen und ist dann, weil er nicht rechtzeitig durch den Stau gekommen ist, hat er sich dann auf dem Weg von zu Hause zur Arbeit umgebracht. Ich glaube, Alex hat es, oder? Na, er hatte die Sendung voreingestellt, ist ficken gefahren und kam zu spät zurück. Fast sehr, sehr nah dran. Er ist nicht ficken gefahren. Was? Er ist nach Hause gefahren und... Und ja, zu seiner Freundin und hat dann... Was passiert in diesen Black Stories immer? Er hat jemanden umgebracht. Er hat seine Geliebte umgebracht. Ja. Und wollte eigentlich ja das Alibi haben, aber ich saß im Studio. Genau. Hat ein Band Ach, und dann lassen. Läuft seine Sendung nicht. Genau. Und merkt auf der Rückfahrt erst, dass sein Alibi hinfällig ist. Wie gesagt, mit Podcast funktioniert es nicht richtig. Außer man sendet immer live. Genau. Livestream vor aufgezeichnet. Dienstagsabend, 19 Uhr. Ja, dann machst du das doch vom Auto aus. Ja, es gibt Internetradio, es gibt Internetradios fürs Auto, das ist gar kein Problem. Oh, ist das scheiße, ey. Man kann auch Relive, ne? Nachher den Stream abspielen. Unsinn. Also, ich habe das irgendwann mal vor Jahren, das wird gehört, das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil wir sind nicht drauf gekommen, wir haben Stunden da gesessen. René, die 5 finde ich schön. Schön, wie man René zum Lachen kriegt. Was? Na, was ist grün und liegt im Sarg? Ich bin wieder da. Was ist grün und liegt im Sarg? Ich sag nichts. Hat es was mit Kermit und Schweinekippe zu tun? Nein. Ein Sterbchen. Ein was? Ein Sterbchen. Ein Es brennt auch. Okay. Was ist orange und geht über die Berge? Also eine Mandarine. Und was ist orange und schaut durch Schlüsselloch? Eine Spandarine. Ja. Und was ist grün und Trickkopftuch? Genau, eine Gürkin. Ja. Und was ist grün und irrt durch Istanbul? Eine Türke. Nein, das ist der Gürk. Was ist braun und schwimmt im Wasser? Ein U-Brot. Ja. Sterben. Okay. Aber das Sterbchen verstehe ich nicht. Sterbschen. Ah, okay. Sterbschen. Was ist schwarz und weiß und hüpft von Eisscholle zu Eisscholle? Ein Springguin. Ja, was spielen wir denn? Oder spielen wir noch eine Runde? Noch eine Runde geht, oder? Ein Krimat und ihr müsst rausfinden, wie sich das denn so verhalten hat. Eine Runde geht noch. Eine Runde geht noch. Emma lebt nicht mehr. Sie starb, als sie gerade essen wollte. Eine Metallstange liegt auf ihr. Meine Fantasie geht gerade mit mir durch. Ja, das wäre jetzt meine Geschichte. Wer darf denn? Wer zuerst anfängt, fängt die Reihe an und dann erzähle ich ihm, wer hinten dran ist. Ist diese Metallstange sehr dick? Also könnte man diese Stange auch als Pfeiler bezeichnen? Es ist eine Metallstange. Nein. Dann ist jetzt Aristokes dran. Ist Emma ein Mensch? Du weißt es doch schon wieder, gell? Nee, ich weiß es nicht, aber das schreit ja danach. Nein. Esparto. Emma wurde erschlagen. Also von einem Menschen. Nein. Ist Emma ein Tier auf einer Farm? Emma ist ein Tier. Ob es auf einer Farm ist, ist eher irrelevant. Aber Emma lebt nicht mehr. War Emma ein Tier? Also war ein Tier, ist jetzt tot. Ja, ja. Also tot ist. War Emma ein Huhn? Er ist noch dran, weil er hat noch keinen Namen. Achso, Entschuldigung. Ja, ist okay. Ich frage, war Emma ein Schwein? Nein. Jetzt bist du dran, Berlin. War Emma ein Huhn? Nein. Auch nicht. René. Ich gehe weiter und lasse mich dem kreativen Prozess der anderen hin. Hast du jetzt. Gebe mich. Wurde Emma danach gegessen? Nein. Das war kein Pferd. Also, wenn eine Metallstange auf einem Pferd liegt und es danach gegessen wird, das ist aber schon eine sehr seltsame Schlachtungsmethode. Aber da gibt's doch Wege. Spot-up. Ein Schafott. Also, ja. Ich fasse nochmal zusammen. Ein noch nicht näher definiertes Tier wollte gerade essen. Als sie starb und eine Metallstange liegt auf ihr. Richtig. Und diese Metallstange ist verantwortlich für ihren Tod. Ja. Ja. Weil sie auf Emma draufgefallen ist. Ja. Hat die Tatsache oder hat Emma, war Emma schon am Essen, als die Metallstange auf sie draufgefallen ist? Sie wollte gerade essen. Nee, sie hat noch nicht gegessen. Okay. Martin. Ist Emma ein Hund? War Emma ein Hund? Nein. Diese Metallstange. Berlein. War Emma eine Kuh? Nein. Jetzt wir haben den ganzen Abend Zeit, ne? Wir haben noch bis 21 Uhr Zeit, dann haben wir 2 Stunden gespielt und unser Kopf ist dann durch. Diese Metallstange ist ein Schwert? Fragezeichen? Nein. Weißt du jetzt? Emma ist so klein, dass keiner gezielt mit einer Metallstange nach ihr schlagen würde? Ich weiß es. Ich auch. Ich weiß es auch. Dann sag es doch. Es ist eine Maus. Ja. Ja. Mit welcher Metallstange wurde sie erstellt? Mausefalle. Ah! Ja, richtig. Das ist voll der Gruppendruck. Ich weiß es. Ich auch. Ich auch. Jetzt schnell. Einfach mal reinrufen. Irgendwer wird es schon richtig haben. Ja. Ja, was tun wir die letzte halbe Stunde? Stadtlandfluss. Yay! Den Rauschmeißer. Yay! Da gab's jeder darf sich wieder eine Kategorie aussuchen. Wollten wir nicht auch Wer bin ich spielen? War auch angedacht, aber das wird jetzt wieder so lange, dass dann nur noch einer, also das sollten wir dann vielleicht erstmal vertagen. Aber ist weiterhin eine gute Idee. Stadt, Land, Fluss? Stadt, Land. Ja. Land, Stadt. Region, Bundesland, ähnliches. Ja. Fluss fällt aus, gell? Jawohl. Gut. Gebirge. Wow. Nee. Nee, das ist ungefähr genauso schlimm wie Fluss. Beruf. Beruf. Beruf ist schön. Vielleicht ist ja irgendwann mal bei diesen ganzen Berufen, die da seit meinem sechsten Lebensjahr oder weil ich das spiele genannt werde, irgendwann muss doch mal einer dabei sein, wo ich sage, ja, mache ich. Soll das als Rubrik nehmen? Berufe, die Alex machen würde? Mordwaffe hatten wir letztes Mal. Mordwaffe. Wäre jetzt auch wieder nach dir, ja? Also wer da nimmt die. Aber wir können ja jetzt auch Stadt-Land-Beruf nur machen, weil wir haben nur noch 20 Minuten, 22 Minuten Zeit. Ja, aber das ist ja ein bisschen arg. Mordwaffe. Mordwaffe. Mordmaffe, Maffe. Ja. Okay. Mordwaffe. Fluchtauto. Fluchtgefährt. Und ja, Wort des Jahres 2014. Ja. Mhm. Und dann vielleicht noch Unwort des Jahres 2014. Nein. Nee, einfach nur Wort. Okay. Ja, selbst das finde ich schon seltsam. Wort. Wie wär's mit Buchstabe? Ein so neue Rubrik lautet Mehrzahl. Ein Wort, in dem eine Zahl vorkommt, ohne so gemeint zu sein. Ich habe auch schön gerade Fluchtfahrzeit. Der ist auch nicht schlecht. Fluchtfahrzeit? Schön fand ich auch die Tage, es ist angedichtet. Okay. Ich fand den Superhelden eigentlich letzte Woche ganz gut. Danke. Ameisenman. Oh nee, das war kein Kompliment an dich, das war ein Kompliment an mich, Spotto. Okay, was haben wir jetzt? Stadtland, Beruf, Mordwaffe? Kam danach. Fluchtgefährt, Wort, Superheld. Das Wort soll drin bleiben, ja? Ja. Gut. Dann habe ich auch kein also Wort des Jahres. Verknüpfung. Ach so. Ja, ich kenne keine Wörter des Jahres, bei mir wird das ein Wort sein. Nein, Wort des Jahres 2014. Ja, eben. Glaubwürdigen Kandidaten für das kommende Wort des Jahres. Es wird dann bei mir so sein, dass egal welches Wort mir gerade einfällt, dass das Wort sein wird. Ja, ich habe ja auch eine Verknüpfung auf Zelle A3 gesetzt, also von daher. Was haben wir jetzt? Stadtland, Beruf, Mordwaffe, Fluchtfahrzeug, Gefährt, Gedönsenfisch, Superheld. Wort erst und dann Superheld. Aber das Wort des Jahres. Ich ziehe mein Wort zurück. Das ist vor Superheld. Wort des Jahres 2014. So, also irgendein Wort, was du toll findest und zum Wort des Jahres küren wollen. Ja, was aber schon irgendwie einen Bezug zu dem bisherigen und noch kommenden 2013 haben sollte. Die Erklärung wird dann zu dem noch kommenden 2013 einfach stattfinden. Okay. Dann wollen wir aber auch eine Erklärung haben. Ja, danke schön. So, woher kriegen wir denn unsere Buchstaben? Esbotto sagt A, Martin sagt Stopp. Okay. A. Unser Chat ist übrigens. Oh, tschüss. Psst. Stopp. Q. Unser Chat ist übrigens. Oh, aus. Oh. Unser Chat ist übrigens auf webchat.freenode.net Channel Spieleabend. Noch, der wird bald wieder approved sein, sehe ich. Sicher? Ja. Vielleicht. Ich muss aufgeben, mein Fluggefährt fällt mir nur Kuh ein. Aber ich habe die coolste Mordwaffe. Nee, meine ist cooler. Stopp. Oh. Nein, meine ist cooler. Nein, meine. Meine Stadt ist Quedlinburg. Man ist Querenburg. Quebec. Quebec, ja. Ich hab, nee, ich hab Quebec, weil sie hat Quebec und ich hab Quebec. Das ist vollkommen eine andere. Bei genauerer Betrachtung des Wortlautes ist, kann man erkennen. Das ist nee, willst du schon wieder Minuspunkte? Nein, ich will nicht, aber ich sehe es kommen, dass ich welche bekomme. Mein Land ist Queensland. Ich hab keins. Ich auch nicht. Ich habe auch Queensland. Hm. Ich habe Quebec. Mein Beruf ist Quarkhersteller. Meines Quartiermeister. Ich habe keinen. Ich habe Quentin Tarantino Filmehersteller. Ich habe Questor. Er ist schön. Meine Mordwaffe ist Quark. Meine Mordwaffe ist der Quasar. Meine ich habe einen Quast. Ich muss gerade noch nachgucken, ob es das Wort gibt. Ja, gibt es. Jetzt muss ich nur gucken, ob man damit jemanden umbringen kann. Oder so. Natürlich. Einen dicken, bösenartigen Pinsel, ja, das reicht zum Umbringen aus. mein Fluchtgefährt ist ein Quallenboot. Ich habe keins. Ich habe auch nichts. Ich habe eine Quantenwelle. Ich habe einen Quentin Tino-Film, weil damit kann man also den Schnee runterrutschen. Nee. Nee. Aber den Quadrocopter kann man nehmen. Stimmt. Doch, den Quentin Tarantino-Film kann man auch nehmen. Das ist dann aber kein Fahrzeug, das ist eine Unterlage. Steinig den Unrein. Nein, wir hatten Gefährt, nicht Fahrzeug. Ja, fährt so ein Film. Mein Superheld ist der Q-Tip-Man. Was ist mit dem Wort des Jahres? Ach, das habe ich hinten dran gehängt. Quatsch. Da gibt es nur einen Kandidat. Quasi. Ich habe keinen Superhelden. Ich habe Quarantäne. Wir sind immer noch beim Wort des Jahres. Ich habe quasi gerettet. Jahres habe ich die Quallenbiss. Ich habe die Querflötenknappheit. Ich habe Quarantäne, weil im Jahr 2014 werden alle Leute ganz, ganz nett zueinander sein und dann gibt es keine Quarantäne mehr und deshalb muss dieses Wort gerettet werden. Ich hätte gerne jetzt noch dem Spotto seine Begründung für sein Wort des Jahres. Die Querflötenknappheit? Ja. Ja, das ist wird noch kommen und zwar im Spätherbst. Eine ganz gar schreckliche Überflutung in wo auch immer die Hauptproduktion der Welt für Querflöten stattfindet. Und 95% der Querflötenfabriken der Welt erleiden halt erhebliche Schäden. So dass es dazu kommt, dass den Orchestern weltweit. Martin, sagst du mal bitte A und Bärchen sagt Stopp? Haben wir Superheld noch. Wir haben den Superheld. Aber halt, wir haben den Superheld vergessen. Q-Tip, ich habe Quentin Tarantino. Quanto! Aber, das zählt nicht, was der Spotto da hat. Weil ein Wort des Jahres ist ein Wort, was gerettet werden muss. Nee. Und, was? Nein. Nee. Nicht? Reformstau. Das ist ja nicht Vogel des Jahres oder Baum des Jahres. Ich habe jetzt an Fisch des Jahres gedacht, aber ja, richtig. Stimmt. Ich habe den Quallenboy. Quallenboy. Könntest du den bitte zeichnen und uns später zur Verfügung stellen? Qualmeto. Ich habe die Quasar-Person hier schön gegendert und so. Quasine. Das war irgendwie eine Dreisine. Ich habe Quentin Tarantino. Ich weiß. Man kann es ja nicht oft genug sagen. Also wir halten fest, René, diese Runde 10 Punkte. Aber... okay. Ja, dann fange ich an mit... ich sag mal, jetzt. Und welchen sagt dann irgendwann Stopp? Stopp. R wie Richard. Wie Regina. Entschuldigung. Ich hab keine Maps gesagt. Mein Superheld ist cool. Und mein Flucht gefällt demnach auch. Okay, das schreibe ich wieder. Stopp. Okay. Ich bin bereit, beim Land mit mir handeln zu lassen. Meine Stadt ist Regensburg. Meine ist Ratingen. Meine ist Rom. Ich habe Reutlingen. Ich habe Rostock. Recklinghausen. Auch mit D, ne? Recklinghausen. Zwischen Zechen. Russland. Ruanda. Rumänien. Habe ich auch. Ruanda hast du auch, willst du mich verarschen? Nein. Ich habe auch Ruanda. Ich habe. Schreibt mal das mit R. Rom ist auch ein Land, oder? Ach, Rom. Nee. Nee. Wie heißt das, der Vatikanstadt? Vatikanstadt. Offiziell? Vatikanstadt. Vatikanstadt. Wie schreibt man das im Lateinischen? Status Vaticanus. Na gut. Was weiß der nicht? Was wert. Okay, okay. Ist das Wort mit R? Was soll ich machen? Mein Beruf ist die Reinigungsfachkraft. Ich hab den Rodeo-Clown. Ich hab den Ratgeber. Was war das? Das ist offiziell als Beruf anerkannt. Mein Gott, warum sagst du keinen Bescheid? Ratgeber? Ja, so wie Rodeo-Clown auch. Ich hab Rektal-Analytiker. Ich hab den Rückenschwimmer. Ich hab den Rotbarstzüchter. Meine Mordwaffe ist ein Rasenmäher. Revolver. Keine. Rektalbrand. Oh. Mordwaffe. Ja. Ist also echt, demnach dann eigentlich. Das wäre dann ein Brenner. Zeug. Ein Brandsatz. Ja. Ich hab das Rachenbonbon. Ich hab. Rachebonbon. Ich hab einen Rechen. Aua. Das Superheld im Recken, mein oder? Flugfahrzeug ist Rennwagen. Ich habe ein Rennauto. Oh. Ich habe eine Rennschnecke. Ich habe einen Rodel. Ich habe ein Rektum. Das ist eine Richtung erkennbar, ne? Lass uns mal in der Ruhe. Mein Wort des Jahres ist Rudelbumsen. Meins ist Randale. Mein Wort des Jahres ist Regina Toilettenpapier. Ja, stimmt, das gibt es auch noch. Ja. Ich hab den Grundbriefmörder. Regina, du gehst mir am Arsch vorbei. Was habt ihr bei Superhelden? Rastaboy. Rektoboy. Ich hab den Rira Rockebär. Ich hab Richard Gere. Was? Ich hab Raccoon Girl. Ich hab Raketenlenkerfrau. Raketenlenkerfrau, yeah. Wow. Gleichberechtigung in der Astronautik. Power Vibe. Das ist dann unbemannte Raumfahrt. Ja, Frau der Raumfahrt. Vorderman, der mit dem Zweitstream. Bernal sagt, ah, René sagt Stopp. Stopp. Ich muss erst noch einen neuen Zettel machen. Ah. Du hast doch gar nicht angefangen zu zählen, ne? Meiner ist gerade voll. Stadt, Land. Ich schreib gar nicht mit. Ruf. Stadt, Land, Ruf. Beruf. Ey, Ruf wäre doch irgendwann so. Du hast Mordwaffe. Mordwaffe. Fluchtgefährt. Fluchtgefährt. Oder Gefährtin. Wort des Jahres. Flucht. Mord. Ich verstehe immer andere Sachen. Und Superheld. Superhelden. Mhm. Und das war's. Mhm. Und Fluchtgefährt. Ja. Fluchtgefährtin wäre doch cool. Oder? darf man dann sagen, mit wem dann gerne flüchten würde? Also gut, ich sag jetzt, was sag ich jetzt? A oder Stopp? A. Berlin sagt A, René sagt Stopp. Okay, Stopp. A. Du fängst bei Z dann wieder mit A an, ne? Kann natürlich auch die ganze Zeit Z. Stopp. W. Ist Valhalla ein Land oder eine Stadt? Valhalla wird mit V geschrieben. Nein, Valhalla schreibt man mit W. Valhalla schreibt man mit V. Ich habe die gut von der Edda gelesen. Genies Punkte schreibt man mit einem Minus. Muss mein Beruf mal abändern? Stopp. Mhm, passt. Ja, dann, meine Stadt ist Wiesbaden. Meine auch. Schleswig. Weimar. Woltersdorf. Ist das schon eine Stadt oder ist das nochmal ein Dorf? Ich habe keine Ahnung, ob die Stadtrechte haben. Woltersdorf ist schon mal, hat schon mal eine Homepage. Ah. Hatte schon mal Stadtrechte, hat sie aber wieder verloren, weil es hat nur noch 3000 Einwohner oder so. Die haben Heimatmuseum, Aussichtsturm, eine Schleuse, eine Liebesquelle. Okay, nee, zählt nicht. Nee. Mein Land ist Weißrussland. Ich bin von Westfalen. Mein Land ist das Wunderland. Ich habe mal Disneyland. René. Ja. Hm? Was hast du? Valhalla. Oecker. Ausch. Ich hab Vasiristan. Ah, wo? Das gibt's doch gar nicht. Na, das möchte ich bezweifeln. Und wenn, dann schreibt man das mit V. Vagisan? Okay, ich werde hier Vasiristan eingedeutscht. Vasiristan, Pashto ist eine Bergregion im nordwestlichen Pakistan. Tja. Im nordwestlichen. Gut. Pakistan ist sehr nah an Kurdistan dran. Und Kurdistan gibt's gar nicht, also. Ja, Bielefeld. mein Beruf ist der Wollkämmer. Ich habe das WM-Maskottchen. Oh, der Maus. Ich habe einen Wagenschlosser. Ich habe den Wortakrobat. Ich habe den Wirsingtreter. Ich habe einen Wahlbeobachter. Ohne Haar. Wisst ihr, was ein Wirsingtreter ist? Ein René. Der tritt. Jemand, der Wirsing tritt? Ja, der Tritt, weil wenn man den tritt, dann wird er besonders geschmeidig im Abgang und deshalb tritt er den Wesen. Meine Wortwaffe ist Wasser. Ein Wurfstern. Wortwaffe ist Waffe. Ich möchte an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, wie einfach es gewesen wäre, Wirsing mit Wein auszutauschen und dadurch einen wirklich existierenden Beruf zu finden. Aber das war mir zu langweilig. Ich meine, wie langweilig ist das denn, Weintreter, ey? Mordwaffe, Weißwurstpelle. Ich hab den Walrosszahn. Überzeugt. Okay. Wollwürst hätte ich auch akzeptiert. Ich hab Wundertüte. Mein Fluchtfahrzeug ist das der Winterdienstwagen. Bei mir meins ist es nur der Wagen. Meines ist die Wippe. Gefällt. Okay, ich habe die Walrosskutsche. Ich hab eine Windel. Ich habe nur das Walross. also ich hab, du hast eine Windel. Also ich hab die Windel. Beweisfotos bitte. Würdest du vielleicht in das Mikro reden statt dran vorbei? Ja, richtig, sorry. Mein Fluchtfahrzeug ist die Windel. Ah, sehr schön. Mein Superheld ist übrigens Wollman. Meiner ist Winnie Pooh. Davor kommt noch das. Ach, ich habe das Wort schon wieder, der Wiedergänger. ich hab Wolf. Was war das? Der ist ja so letztes Jahr. Sehr mal sowas von 2012. Aber der hat ein Revival. Okay. Ah, der kommt wieder, deswegen. Dann freuen wir uns schon mal. Ich habe die Wiederwahl. Ich habe immer einen Wahlbetrug. Ich war mit im Haar. Doch, ich glaube, Spotte macht das genauso wie ich. Der schreibt sich gar nichts auf und denkt sich die Wörter während dem Fragen aus. Wichtig an der Stelle war, genauso wie ich. Also, deswegen hat Schnee ja grundsätzlich ein Minus vor seinen Punkten stehen. Genauso wie ich könnte ich jetzt sagen, wenn ich zum Beispiel Aristocats heißen würde oder so. Aber Gott sei Dank tue ich das ja nicht und schreibe mir meine Punkte ordentlich auf. So, und jetzt kriegt man noch... Als habe ich noch Wirsing Man. Ah, Wirsing Man. Siehst du, daran sieht man das nämlich. Also ich hab Windelman. Hast du noch einen Witz erzählt bekommen? Von? Na, guck ich mal, ob da noch jemand da ist, der bis jetzt noch gar nichts gesagt hat. Ich hab. Oh, yeah! Hallo, Emmy! Ich kann jetzt fortfallen. Ich hab die ganze Sendung noch nichts gesagt. Die ganze Sendung. Ja, genießen und schweigen, ne? So, Abby, okay. Du bist dran. Dein Witz. Dein Witz, Abby. Kommt ein Mann durch die Wüste, ne? Ah. Und findet. Andersrum. Jesus geht durch die Wüste. Die Wüste kommt ein Mann. Ja, das kann auch passieren. Jesus geht durch die Wüste, trifft einen Mann, der bitterlich weint. Und Jesus, wie er nun halt ist, will den Mann helfen und fragt den Mann: was ist dir denn widerfahren? Kann ich dir helfen? Was ist passiert? Ach, wisst ihr. Herr, ich habe meinen Sohn verloren. Ja, Jesus, weit gereist, fragt, ja, beschreib ihn mir doch, vielleicht habe ich ihn getroffen. Ja, der Mann beschreibt ihn, ja, wisst ihr, Herr, und zeigt auf das Handgelenk, er hat da ein Loch und ein Nagel. Zeigt aufs andere Handgelenk, hat da ein Loch und ein Nagel. Zeigt an die Füße, er hat da ein Loch und ein Nagel. Jesus überlegt, er überlegt, ihm kommt die Erleuchtung. Papa! Und der alte Mann, Pinocchio. Oh, danke. Ja, wenigstens noch etwas beigetragen heute dazu. So, und bei wem müssen wir uns beschweren, dass du immer so spät bist, bei deiner Familie, oder wie? Heute ja. Ja. Kannst du die nicht einfach alle mal mitbringen? Das wird hier voll. Ja, ist heute eh schon eng, wie ich sehe. Ja, es ist sehr, sehr eng. Mir wird auch sehr warm, es ist sehr, sehr gemütlich. Nee, eigentlich schon fast ungemütlich hier. Warm, gemütlich, Schweiß, Körperwärme, Exkremente, Mein Sohn sagt immer zu gemütlich, sagt er immer gemüdeleicht. Gemüdeleicht, ach ja. Das Deutsch deines Sohnes ist sowieso toll. Ja. Der kann gar kein Deutsch, ne? Natürlich kann er Deutsch. Sagen wir so, zumindest kann er so weit Deutsch, dass er mich versteht und irgendwie es auch durchaus hinkriegt, mir zu antworten. Ja, er kann sehr gut Deutsch. Aber manchmal fehlen ihm die Worte, das finde ich dann auch sehr süß. Naja. Aber ich glaube, so ist das einfach mal, wenn man nicht da wohnt, wo man irgendwie spricht. Aber geht es uns allen nicht so, dass uns die Worte manchmal fehlen? Ja, stimmt. Ja, stimmt auch. Aber ich habe, glaube ich, da nicht so kreative Lösungen, wie er das hat. Bist du Psychologe? Was, ich? Nö. Ja, von deiner Stimme her könntest du das durchaus werden. Ich glaube nicht, dass ich jetzt nochmal eine extra Ausbildung mache. Ja, ich weiß nicht, vom Feuerwehrmann zum oder LKW-Fahrer zum Psychologen umbilden, das ist nicht so einfach, ne? Oh, jetzt halt da hab ich einen wunden Punkt getroffen, ne? Keiner sagt was. Nee, bist du Müll? Nee, also in meiner privaten Welt ist ja sein Beruf, der nachts durch die Dörfer läuft und sagt, das ist alles in Ordnung. 3 Uhr. Und es ist immer noch alles in Ordnung. Ich wollte ja früher. Hintergrund plätschert's. Besser als knistern, so das Feuer knistern oder so. Ich wollte ja früher immer der Typ sein, der Alteisen durch die Straßen ruft, bis ich gemerkt habe, dass der einen abends, nee, morgens um 9 sehr, sehr rabiat wecken kann. Dann wollte ich das. Aber das ist doch ein toller Job, der sein, der in jedem Dorf nervt. Ja. Auch fand ich damals Mensch. Auch. Inzwischen. Also, ja, Abby, dann, schön, dass du auch dabei warst. Ja, dabei, bald mal wieder. Und schönen Gruß an deine Familie. Ich hab sie auch ganz dolle lieb. Du, der Teil mit dir ist mir als der kürzeste in der Sendung vorgekommen. Das hat richtig Spaß gemacht mit dir. Das siehst du, hast du noch nicht meine negativen Seiten gesehen. Ja, siehst du. Das hat Vorteile. Ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, René muss ins Bett, oder? Oder so ähnlich, ja. Zähne putzen und fertig machen, schon richtig. Ja, stimmt. Man darf nicht die Ordnung der Dinge vergessen. Ganz genau. Aber nächste Woche sind wir ja auch alle wieder da und vielleicht ist Abby dann ein bisschen früher da. Warum hat Abby einen Mädchennamen? Weiß nicht. Was? Ich auch nicht. Das ist kein Mädchenname. Das kommt woanders, ja. Doch, aber die Abby in Navy CIS heißt auch Abby und diesen Mädchen. Ich kenne eine Schauspielerin namens René Zellweger. Ist ganz ehrlich. Kleine Brötchen. Warum hast du einen Mädchennamen? Ich habe keinen Mädchennamen. Die René schreibt man mit 2 E. Ich auch. Die schreibt man mit 25 E. Und bin ich deshalb jetzt, ich bin noch kein XXY-Man. Ach ja. Ja, war schön mit euch. Ja. Wer will, darf nächste Woche wieder und so. Darf ich noch werden, der mir die ganze Zeit verzungen liegt, seit Abby sein gesagt hat. Na gut. Da steht Jesus von der römischen Registratur und der Typ guckt ihn an. Geboren am 0.0.0. Wir haben schon Leute weniger gekreuzigt. Ja, schön. Ja, dann sag ich mal vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Runterladen. Und bis bald. Ciao, ciao. Ja. Ciao. Ja, habt euch lieb. Tschüss.